Wessen Nachfolger sind Papst und Bischöfe? Der Papst ist der Nachfolger des heiligen Petrus, des Fürsten der Apostel, und die Bischöfe sind die Nachfolger der Apostel in der ordentlichen Regierung der Kirche. Was immer unterscheiden zwischen der Jurisdiktionshierarchie, die es braucht für gutes Funktionieren, geordnetes Funktionieren und Leben der Kirche, und der Weihhierarchie, die für das Leben der Kirche überhaupt notwendig ist und die weiter besteht auch heute. Auch insofern sind die Apostel oder die Bischöfe Nachfolger der Apostel, aber nicht im Hinsicht der die Jurisdiktion, also die Bischöfe, die jetzt eben geweiht werden für die Kirche, Kirche in dem Ausnahmezustand, abnormalen Situation, es keinen Papst, keine Jurisdiktionsbischöfe gibt. Also der heilige Petrus ist als Bischof von Rom der Nachfolger des heiligen Petrus, wie viele andere Bischöfe auch, Nachfolger des heiligen Petrus in der Weihhierarchie. Ja, soll die irgendwie werden. Bischofsweihe letztendlich auf den heiligen Petrus zurückgeht. Aber als Bischof von Rom ist der Papst Nachfolger des heiligen Petrus in der Jurisdiktion, in der universellen Jurisdiktionsprimat, Jurisdiktion über die ganze Kirche.